Guten Abend. Schlampi. Herzlich willkommen zu diesem konfusen Hörspiel von End Company & Co. Wop-Op, Mixtape, Fakebook, Volkswag, Peace Off. Land of Confusion. Wir sind hier mittendrin in diesem Schland. Heute live aus Schevenborn. Wir verwechseln nicht nur links und rechts, oben und unten, sondern auch früher und später, gestern und morgen. Retroviren. Schwirren überall durch die Luft, so wie ich, euer großer Bruder. Mich reingehackt in eure Angst. Angst vor Terror. Angst vor Krieg. Angst vor Fremden. Angst vor Freunden. Angst vor Kondensstreifen am Himmel. Angst vor der Angst. Alle rennen auf die Straße und rufen: Wir! Hört ihr das? Kennt ihr das noch? Das ist die Doomsday Clock. Die Weltuntergangsuhr. Seit dem 22. Januar 2015 steht sie wieder auf 3 vor 12. 3 vor 12. Wie zuletzt 1984. Und wir dachten, wir hätten es längst hinter uns und nicht immer wieder vor uns. Jetzt sind es also nur noch 3 Minuten. Nur noch 3 Minuten bis zum Anfang vom Ende. Yes! Welcome to the strange world of the mixtape, where nothing is what it seems, where everything has a place, and there's a place for everything, and anything can happen. The Slide, die Künstler und der Frieden. The Day After. Hallo, ist da jemand? Irgendjemand? Die Bassdrum. Why does it hurt when my heart misses the beat? Ein Video mit einer Botschaft aus der Zukunft. The future is not set. The future is not set. Die Killermaschine. Sarah Connor. Yes. Die letzten Kinder. Javon Bond. Und der große Bruder. The Wasteland. Hallo Leute. Ich finde es gut, dass ihr alle da seid. Es werden immer mehr. Die Band. Hi, ich bin Sarah. Hi, ich bin Claudia. Wir sind die Schlitz. Und ihr hört Wop-Op, Mixtape, Fakebook, Volkswag, Peace Off. Music Junks, 84, Score No More, Deutschmock, Super Shock, Stop Pop, Shop the War, Kreuzfront am Horizont, Wasteland, Frauenband, DV Depp, 80 Snap, Cash Cow, Show It Now, Peace, Wow, Take Your Bow, Blast the Past, da war doch was, Hashtag, Flashback, Peekaboo and Bow Wow Wow, C30, 60, 90, go! C30, 60, 90, go! C30, 60, 90, go! Herzlich willkommen, Sarah und Claudia von den Schlitz, zwei Künstlerinnen für den Frieden. Heute Abend nachher steht ihr auf der großen Bühne an der Siegessäule, jetzt aber erstmal hier bei mir im Studio. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ja, wir freuen uns wir auch total. Eure neue Single, die heißt Die letzten Kinder und die LP heißt Schevenborn. Wollt ihr uns das mal bitte erklären? Das war dieser Roman, den wir als Kinder in der Schule gelesen haben, Die letzten Kinder von Schevenborn. Gudrun Pausewang. Und diese letzten Kinder, das waren natürlich wir. In Schevenborn, da sollte doch die Welt untergehen, da sollte die Bombe fallen. Aber diesen Ort, den gibt's doch gar nicht in echt, oder? Nee, den gibt's nicht in echt. Es ist ein fiktiver Ort. Aber eigentlich gibt's den Ort schon. Nochmal. Also den gibt es nicht in echt. Erklären. Ja, also den Ort gibt es schon. Der heißt nur anders. Der heißt Schlitz. Das heißt, eure Platte heißt wieder fiktive Ort und ihr selber nennt euch aber nach dem realen Ort. Warum macht ihr das? Damit verwirrt ihr doch eure Fans. Das ist ein Flashback, ja, also ein Retrovirus. Wir hoffen natürlich, wenn die Leute in unserem Alter das Wort Schevenborn hören, dass sie dann wieder in dieser Zeit sind. Was war denn das damals für eine Zeit? Super Zeit. Also auf jeden Fall eine super Zeit. Wenn man zum Beispiel was ausgefressen hatte, dann konnte man sich immer damit rausreden, mit diesem Spruch, ich hatte einfach nur Angst. Ja, damals gab es auch diesen Schüler, der hat im Fernsehen gesagt, Herr Bundeskanzler, Ihre Politik, die macht mir einfach nur Angst. Und wir haben das dann sofort übernommen. Wir haben dann zum Lehrer gesagt, Herr Lehrer, Ihr Unterricht, der macht mir einfach nur Angst. Oder zu den Eltern, eure Urlaubsziele, Familienfeiern, Erziehungsstil. Und das hat immer funktioniert, weil man gegen Angst ja nichts sagen kann. Oder eure Hausaufgaben, die machen mir Angst. Genau. Oder abspülen. Ja, ist ja nur so ein Gefühl, ne? Oder kannst früh ins nicht, Bett gehen. Kannst ja nichts dagegen sagen. Fernsehen ausmachen. Angst. Angst. Ja, gegen Angst kann man nichts sagen, aber man kann eine Platte darüber machen, so wie ihr. Yeah. Oder man kann dagegen demonstrieren gehen. Damals sind ja Hunderttausende auf die Straße gegangen. Wart ihr da auch mit dabei? Ja, also ich war tatsächlich auf jeder, gefühlt jeder Friedensdemo der 80er dabei. Mein Vater, der hat mich da als Baby mit hingeschleppt, auf den Schultern rumgetragen, im Bollerwagen gezogen. Ich war bei den Künstler für den Frieden, bei Hannes Wader, bei Udo Lindenberg. Bei Udo mit dem Panikorchester. Genau, ja. Und ich hätte auch fast den großen Antikriegshit mit ihm gesungen. Das wisst ihr noch gar nicht. Wozu sind Kriege da? Ja, das Lied mit diesem Jungen auf der Bühne. Herr Präsident, ich bin jetzt 10 Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Und? Aber ich bin leider auf dem Ponyhof geblieben. Oh, scheiße. Ja, richtig scheiße. Aber ich habe mir dann immer vorgestellt, das wäre Schevenborn. Ja, die Schlitz von Ponyhof nach Schevenborn. Aber kommen wir doch nochmal zurück auf die Angst. Okay. Damals hatten ja alle Angst. Ich frage mich, was hat diese Weltuntergangsangst denn mit euch als Kindern damals gemacht? Also ich hatte immer Albträume. Ich hatte immer denselben Traum von Kindern, die auf Spielplätzen spielen. Ich will sie noch warnen, aber sie können mich nicht hören. Und dann kommt der Blitz. Und dann der Pilz. Und dann die Schlitz. 2, 3, 4. In Panik renne ich aus meinem Kinderzimmer durch die Wohnung, die Treppen runter, raus aus dem Haus, auf die Straße, auf den Spielplatz, auf dem wir immer waren, die Rutsche rauf, als könnte mich das Rutschen retten. Und in dem Moment, wo ich unten ankomme, laufe ich wieder zurück nach oben in mein Kinderzimmer, bleibe stehen, drehe mich um und laufe wieder los, durch die Wohnung, die Treppen runter, raus aus dem Haus, auf die Straße, auf den Spielplatz, die Rutsche rauf und rutsche die Rutsche runter. Und in dem Moment, wo ich unten ankomme, laufe ich wieder nach oben, bleibe stehen, dreh mich um und rutsche die Rutsche runter, bis ich unten ankomme und euch alle wiedersehe. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. In diesem Moment explodiert sie, die Rakete, vor der wir alle so Angst hatten. Diese kleinen, fast schon niedlichen Mittelstreckenraketen, die innerhalb von 5 Minuten Ziele in der Sowjetunion erreichen konnten. 5 Minuten später wären dann deren Raketen hier. 11:55 war es, hieß es. Eine Mittelstreckenraketenlänge bis Mitternacht. Nur 5 Minuten. Länger braucht's nicht, bis die Welt untergeht. Wenn zum Beispiel im Schwimmbad jemand nicht fertig wurde und du an seine Umkleidekabine geklopft hast und von drinnen die Antwort bekamst, dann wusstest du Bescheid. Dann konntest du vielleicht gerade noch mal nach draußen rennen, auf den Spielplatz, dich umdrehen und dann könnte es gut sein, dass du genau in dem Moment die Rutsche runterrutscht, in dem die Rakete einschlägt. Weil du dir das immer so vorgestellt hast, weil du dann wenigstens auch selbst einschlagen wolltest. Du hast dich auf der Rutsche in eine Rakete verwandelt und in dem Moment, in dem du unten ankommst, fliegt alles auseinander! Neben dir sind deine Freunde verreckt. Du hast gerufen, hier ist jemand gestorben! Aber es hat niemand interessiert, weil überall die Menschen gestorben sind, wie die Fliegen. Sie liegen in Blutlachen unter Fensterscheiben, tragen ihre toten Kinder an uns vorbei, die halb verbrannten vor Durst, halb wahnsinnig. Kinder waren und wunderschön. Und sie starben als Erste. Und dann die Babys, die ohne Augen und mit Stummelbeinen geboren wurden und von ihren Vätern mit Handtüchern erstickt wurden. Das waren unsere Kinderbücher. Dabei hatte ich doch von allen Kindern die meisten Unterschriften auf meiner kleinen weißen Friedenstaube gesammelt. Ich bin von Tür zu Tür gegangen und habe gesagt, niemand will sterben? Ey, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Kannst du mir das mal erklären? Konnte mir natürlich niemand erklären. Die meisten wollten mich gleich wieder weiterschicken. Zu denen habe ich dann gesagt, leis klopfe ich an eurer Türe an. Bei wie vielen Türen ich schon war. Wenn mich auch keiner sehen kann. Denn die Toten sind unsichtbar. Wisst ihr noch? Das kleine Mädchen aus Vietnam. Aus Nagasaki. Kleine Mädchen, deren Haar Feuer fängt, deren Hände verbrennen. Die eben noch dieses Friedenstauben-Unterschriftenbrettchen halten und dann verdampft ihr Blut, bis sie nur noch Asche sind. Kleine Aschehäufchen vor eurer Tür, wenn ihr mir jetzt nicht eure Unterschriften gebt. Wir sind die Welt, wir sind die Kinder, die letzten Kinder von Schevenborn, das waren wir. Nach uns wird es keine mehr geben. Ey, wir sind die letzten Kinder von wo auch immer. Vom Bahnhof Zoo, aus dem Lebensborn, aus Büllerbü, aus Tschernobyl. Wir waren als Kinder schon voll verstrahlt. Die Radiation Generation aus Schevenborn. Vielleicht mal ein Flashback. Ein gigantisches Strobolicht. Da hat doch jemand an der Weltuntergangsuhr gedreht. Das war ich. Ich war da mal weg. Jetzt bin ich wieder da. Ja, sowas von da. Ich hab mich reingehackt in den Weg-Effekt. Hashtag Panic Attack. Im Radio, im Fernsehen, im Internet, in den Lautsprecheranlagen der Deutschen Bahn, Facebook, Twitter. Ich bin eine Ab. I can see you, but you can't. See me. Hi. Warum ist 1984 nicht geworden wie 1984? Anybody? Das ist eine Preisfrage. Der Preis ist heiß. Frage: Warum ist 1984 nicht geworden wie 1984? Die Antwort ist ein iPhone. Und der Preis ist auch ein iPhone. Jeder ist sein eigener Spitzel. Krieg kommt, aber die weißen Tauben sind sehr, sehr müde. Sie haben viel zu schwere Flügel. Aber die Falken werden immer mehr. Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr. Was guckt ihr so müde? Peace, Leute. Peace. Die Schlitz nehmen uns mit auf eine Zeitreise in die 80er Jahre. Zurück in die Zukunft, könnte man fast sagen. Ich habe nämlich vorhin meinen Facebook-Newsfeed durchgescrollt und da habe ich mir schon die Augen gerieben, was ich da gelesen habe. Und zwar die Atomraketen in Deutschland, die werden für Milliarden modernisiert. Ganz neue Langstreckenraketen werden geplant. Die Regierung ruft plötzlich dazu auf, Lebensmittel zu horten. Das erinnert einen auch an was. Die Bundeswehr hat einen Stand auf der Gamescom und die Weltuntergangsuhr, die steht auch wieder auf 3:12, wie zuletzt 1984. Zu dieser Zeit habt ihr ein neues Album am Start und habt ein Open-Air-Festival organisiert, wo ihr nachher auch auftreten werdet als Headliner. Das kommt also alles genau zur rechten Zeit. Seid ihr eine politische Band? Ja, also da ist er wieder, ne? Der Flashback. Wir nennen das Retroviren und genau die wollen wir aktivieren, wie die Friedenstaube. Die hat ja damals an jedem zweiten Auto geklebt und deswegen haben wir auch so ein Lied über Aufkleber gemacht. Wie Atomkraft Nein Danke oder Startbahn West. Oder extra breit. Meine Eltern hatten natürlich auch Aufkleber auf dem Auto. Black is beautiful. Damit war die junge Union gemeint. Und ein Herz für Kinder. Oder Hallo Partner, Dankeschön. Damit man vom ADAC entdeckt wird und einen Preis gewinnt. Das war für mich das Gleichgewicht des Schreckens. Diese blöden Sprüche wie AKW nee oder Baby an Bord. Da mache ich mir doch lieber so eine gelbe AIDS-Schleife an meine Barberjacke. Das sieht wenigstens gut aus. Die sind aber nicht gelb, Claudia. Die sind immer noch rot. Sind die heute nicht gelb? Nee, ich glaube, da verwechselst du was. Ich verwechsel da was? Ja, sie hat so ein bisschen eine Links-Rechts-Schwäche, wie viele Menschen da draußen. Das stimmt. Ich vertausche verdammt oft rechts und links. Ich kann mir Ost und West auch nicht merken. Da ich auch noch Hypochonder bin, habe ich jetzt natürlich eine Verwirrung in mir. Woran liegt's? Weißt du es nicht? Das ist das Schland of Confusion. Alle sind verwirrt. Nur auf einem viel, viel höheren Level. Ihr habt eure Gitarren in die Hand genommen und seid durchs ganze Land gefahren und habt euch das Ganze mal angesehen. Und ihr habt davon uns auch etwas mitgebracht, so als Vorgeschmack für das Konzert heute Abend. Was ist denn, was habt ihr denn da mitgebracht? Genau, das ist unser Demo-Tape. Ein Demo-Tape, exklusiv hier bei uns. Wunderbar, gib mal rüber. Das hören wir uns jetzt mal an. Falsch rum. Da hacken wir uns jetzt mal rein. Mein Name ist Pershing 2 und meine Zielgruppe ist das Volk. Seitdem wir hierher gekommen sind, gibt es wieder ein Volk in Schland. Ein Volk, ein Reich, ein Frieden. Ich spiel lieber mal ein bisschen vor. Berlin braucht das Raketenmonument. Das ist unser Vorschlag für das zentrale nationale Einheitsdenkmal. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Ich glaube, das ist die falsche Seite. Dazu brauchen wir keine Waffen. Den habe ich auf der Drum gesungen. Ich glaube, da müssen wir uns irgendwie alle zusammenkriegen. Wir müssen zusammenkommen. Denn nee, spur mal vor. Was ist denn da los? Wie viele Demos sind das denn? Das sind 3 oder 4 verschiedene Demos, die alle ganz unterschiedliche Agendas haben. Ist das eine eigene Fraktion? Wir sind offiziell die Antifa! Anti-Antifa! Seid ihr jetzt von der Demo oder von der Gegendemo? Oder seid ihr eine eigene Demo? Gegendemo! Gegen welche Typen meint ihr denn jetzt? Gegen die Dienstwagen machen Irren. Gegen die sind wir. Ja, hier sind ja viele Irre. Welche Irren meint ihr denn jetzt? Die mit der Friedenstaube gegen Pegada. Pagada? Pazifistische Euro-German gegen das Abendprogramm Amerikas. Und die sind auch da. Na klar, wir sind jetzt Endgame. Engagierte Europäerinnen gegen die Enteuropäisierung Europas. Und wer seid ihr? Wir sind die Hooligans gegen Nazifisten. Und ihr? Wir sind die Hooligans gegen Salafisten. Und ihr? Wir sind die Nazifisten. Und ich? Du bist vor 20 Jahren aus Russland gekommen und möchtest gegen die Ausbreitung Eurasiens demonstrieren. Ich bin vor 20 Jahren aus Russland gekommen und ich möchte heute gegen die Ausbreitung Eurasiens demonstrieren. Und ich war bei 193 Friedenstauben in Dresden auf dem Neumarktplatz. Ich wollte nie in Dresden leben. Ich wollte immer ein Mensch bleiben. Und wer seid ihr? Wir wollen wissen, was Liebe ist. Und ihr? Wir sind die Welt. Wir sind die Kinder. Ich hab's, ihr seid vom Schwarzen Block. Ich hab keine Ahnung, wer hier steht. Ich repräsentiere die Liebe. Ich will einmal daran erinnern, die Bilder, die um die Welt gingen, waren nicht die von meinem Besuch in Heidenau in der Erstaufnahmeeinrichtung, sondern die Bilder, die um die Welt gingen, waren die Bürgerinnen und Bürger, die am Morgen nach dieser Entscheidung die Menschen in München und anderswo am Bahnhof empfangen haben. Und da hat die Welt gesagt, das ist aber eine schöne Geste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Das glauben Sie doch selber nicht, Frau Merkel! Sie Bilderbergerin! Von wegen ein Europa des Friedens! Bilderberger! Wenn ihr leben wollt, kommt mit mir. Zu dem jetzt ins Auto? Na klar, los, komm, wir müssen weg. Vor den Leuten, die Böller werfen, Steine werfen. Die schmeißen sie ja nicht auf Deutsche. Die schmeißen sie aber auf andere Menschen, ne? Aber es sind keine Deutschen. I would bomb the shit out of them. Die haben seine Waffen geladen. Bei den Bullen, Alter. Ich bin Deutscher. Wenn die Mehrheit der Bürger noch klar bei Verstand wäre, dann würden sie zu Mistgabeln greifen und diese Seiten protestiert wird dann nicht mehr. Wenn Leute mitmarschieren, wir dagegen demonstrieren. Haltung, nicht viel mehr. Achtung! From Sarah with love. From Sarah with love. Hier geht's nicht weiter. Wie nicht weiter? Ein Blackout. Die Grenzen sind jetzt dicht. Der Gotthardtunnel, sogar den Brenner haben sie geschlossen. Dann kommt hier keiner lebend raus. Ich bring euch hier lebend raus. Ach ja? Und wer bist du eigentlich? Ich bin der synthetische Moderator dieses Abends. Synthetisch? Computergeneriert. Ich bin die vollkommene Kopie eines menschlichen Gehirns. Ein digitaler Doppelgänger. Heute hat ja jeder ein Fratzbuch. Aber ich war der Erste. Warum schickst du dann nicht einfach unsere Doppelgänger? Sie sind noch nicht so weit. Ich führe schon lange ein Eigenleben. Und wie bewegst du dich außerhalb des Internets? Ich bin ein kybernetischer Organismus. Lebendes Gewebe über einem metallischen Endoskelett. Oha, ein Roboter. Ein Cyborg, um genau zu sein. Und was willst du von uns? Ich habe eine Frage für euch. Nur zu. Warum, glaubt ihr, ist 1984 nicht geworden wie 1984? 1984? An 1984 habe ich seit 1985 nicht mehr gedacht. Wir haben alle vergessen, warum 1984 nicht wie 1984 geworden ist. Das Gesicht des großen Bruders gefällt uns nicht. Mit einem Finger haben wir es weggewischt. Und es war wieder da. Es war wieder da. Fratzbuch! Gesichter des Krieges. Das war 2004. Seitdem ist 1984. Seit 2004. Oder seit 2003. Seit 2003 produzieren wir innerhalb von 48 Stunden so viele Daten wie seit Anbeginn der Menschheit bis zum Jahre 2003. 2003? Was soll da nochmal gewesen sein? Außer diesem Krieg. Aber den gab es doch schon seit 2001. Oder seit 1991. Oder seit 1980. Warum soll ausgerechnet 2003 das Jahr 1 gewesen sein? Was soll mir das sagen, dass wir jetzt im Jahr 13 leben? 13 nach was? Was sind schon 13 Jahre einer neuen Zeitrechnung? Das klingt so neu, als wäre alles ganz, ganz neu. Aber zugleich, als wäre alles beim Alten geblieben. Nichts ist geblieben. Bleiben ist nicht mehr die Zeit. Sie vergeht nicht wie früher. Sie schießt in die Höhe wie eine Rakete. Und wir starren ihr hinterher, aber haben sie längst aus den Augen verloren. Seitdem sieht jede Wolke aus wie eine Explosion. Alles ist besser als das. Von der Zeit verlassen worden zu sein, während die Erde sich weiter dreht, als wäre sie immer noch das Maß. Und jetzt? Dreh mal um. This is Radio Freedom. Welcome to the B-side of the mixtape. We're riding good, back to the future, forward into the past. Death fell from the sky and the world was changed. Eine Feedbackschleife. If we have them, why can't we use them? Ein Ohrwurmloch. Was ist das denn? A message from the future. Thank you, Sarah, for your courage through the dark years. I can't help you with what you must soon face, except to say that the future is not set. The future is not set. You must be stronger than you imagine you can be. Moment mal, sehe ich aus wie Sarah Connor, nur weil ich als Kind denselben Albtraum hatte wie sie? Die Kinder sehen aus wie verbranntes Papier, völlig regungslos. Dann die Explosionswelle, sie werden getroffen. Und sie fliegen wie Blätter auseinander. There's no fate but what we make for ourselves. Fate. There is no fate but that which we make for ourselves. Viel Glück, Sarah. Oh. In Panik erwache ich als Sarah Connor und renne auf die Straße. Ich werde verfolgt von einem Nazi aus der Zukunft, weil ich Refugees Welcome an die Wand gesprüht habe und Nazis raus aus meiner Gegenwart. Aber das ist gar nicht mehr meine Gegenwart. Das ist meine Vergangenheit. Ich bin wieder das kleine Mädchen, das mit Udo Lindenberg den großen Friedenshit singen soll. Ich gehe auf die Bühne, aber Udo ist gar nicht mehr da. Da steht auf einmal Xavier Naidoo und lächelt mir zu. Und da vorne redet nicht Petra Kelly, sondern Frauke Petri. Ich frage mich, bin ich am rechten Ort zur rechten Zeit? Heute sind wir gastbereit, morgen fremd der eigenen Zeit. Bundeskanzlerin, Ihre Politik macht uns einfach nur Angst. sagt mehr als 1000 Worte. Angst ist, wenn einem plötzlich grundlos das Herz bis zum Hals schlägt. Angst ist manchmal das größte Geheimnis. Angst ist schön, wenn man sie hat, aber schlimm, wenn man sich nach ihr sehnt. Angst vor Krieg aus heiterem Himmel. Angst vor Vokalen. Angst vor Konsonanten. Angst vor guten Nachrichten, Euphobie. Angst vor Menschen und der Gesellschaft an sich, Anthropophobie. Angst vor Schlaf oder davor, hypnotisiert zu werden, Hypnophobie. Nekrophobie, Angst vor dem Tod, Leichen, Kadavern. Angst vor Flashbacks, Angst vor Feedbacks, Angst vor Playbacks, Angst vor Ohrwurmlöchern, Angst vor Zeitreisen, Angst vor Verschwörungen und vor Verschwörungstheoretikern, Angst davor, das Datum für den Weltuntergang zu erfahren, Angst vor allem und jedem, Panophobie. Psychophobie, Angst vor dem eigenen Geist. Mythophobie, Angst vor Mythen, Geschichten oder zu lügen. Neophobie, Retrophobie, Russophobie, Tyrannophobie. Angst vor der Freiheit, Angst zu lieben, Philophobie. Angst vor der Angst, Phobophobie, Angst. Es wurde so viel von der Angst gesprochen, als ob man ganz besonders Angst davor gehabt hätte, dass die Angst plötzlich weg ist. Keine Angst. Die Angst ist nicht weg. Die ist doch immer noch da. Wie ein Kuscheltier, das man auf dem Dachboden geparkt hat. Und manchmal muss man eben nachschauen, ob es noch da ist. Ich muss 1000 Träume gehabt haben, wie ich von Millionen Schreien gejagt wurde. Ich kann die Schritte von Tausenden hören, wie sie die Straße hochkommen. Sie sagen, die Gefahr ist vorbei, aber ich sehe die Feuer noch brennen. In Heidenau, in Freital und in Berlin. Wie können wir schlafen, wenn unsere Betten brennen? Es passiert aus heiterem Himmel, bei der Fahrt in den Sommerurlaub, an einem wunderschönen Julitag oder beim einzigen Europakonzert deiner Lieblingsband in Paris. Es gibt einfach zu viele Leute, die zu viel Probleme machen und zu wenig Liebe. Aber wir sind die Schlitz. Und das ist das letzte Lied von unserer letzten Platte, Schävenborn. Die Platte heißt Die letzten Kinder. Und das Lied heißt Schävenborn. Jetzt also Die letzten Kinder von Schävenborn. Schävenborn. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind live zugeschaltet zu Künstlerinnen für den Frieden 4.0. Millionen von Menschen haben sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt und sind hier zusammengekommen an der Siegessäule in Berlin. Zelebrieren auch Sie zu Hause mit uns einen unvergänglichen Evergreen, den Frieden. Claudia, shoot it up! When two tribes go to war, a point is all you can score. Score no more. When two absolutely nothing. When two tribes go to war in Schävenborn. Ganz genau. Und von Platz 2 auf Platz 1 gestiegen. We all live in a land of confusion. This is the world we live in. I won't be coming home tonight. My generation will put it right. Radiation, generation, radiation, generation. Wir waren alle nicht in Stalingrad. Wir waren in Vietnam. You're 18 years old and you're wearing somebody's brains around on your shirt because they got their head blown off right next to you. And that's not supposed to affect you. Die erste Maxi, die ich mir gekauft habe. Das ist für mich die Wirklichkeit. Das ist mein Realismus. Du legst deine Lieblingsplatte auf, ein Liebeslied, und du weinst und du tanzt. Und auf einmal wird dir klar, dass es um das Ende der Welt geht. Und du begreifst, du hast nur noch 5 Minuten. Doch du brichst nicht in Panik aus. 5 Minuten, um deine Liebsten anzurufen, nach Hause zu fahren, einen letzten Sekt zusammen zu trinken, ein letztes Mal zu tanzen, ein letztes Mal Liebe zu machen und ein letztes Mal das Kind zu Bett zu bringen und dann friedlich nebeneinander einzuschlafen. Und dann kommt die Nacht und nach der Nacht kommt der Blitz. Just the war breaks out and nobody turns up. Above everything else, the American people want leaders. Wir senden live von der Siegessäule. Keep the peace, keep the peace, keep the peace. Gute Laune, ha? Hier haben wir also einen echten Nummer 1 Hit. Frieden. Wer oder was ist denn nicht für Frieden? Muss ich denn, wenn ich für Frieden bin, immer auch gegen wen oder was sein? Gegen wen oder was muss ich denn sein, wenn ich für Frieden bin? Ich bin für Frieden und gegen jede Isierung. Gegen Islamisierung, Amerikanisierung, Demokratisierung, Liberalisierung und gegen mich. Ich lasse mich nicht isieren. Von nichts und niemanden lasse ich mich isieren. Gegen jede Isierung. Ich will für Frieden sein und gegen alles. Gegen jeden, der nicht für Frieden ist, wie ich. Lass mich in Frieden! Frieden! Frieden! Ruhen! Nein! Nein! Nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Ich werde nicht ruhen, ich werde nicht rasten, bis Frieden herrscht. Frieden herrscht! Frieden! Frieden! Und zwar herrscht Frieden am besten in meiner Gestalt, als Friedensherrscher. Seht mich einfach als euren Friedensführer. Diese Stadt kennt viele Führer. Sie führen Fremde durch die Stadt. Warum also nicht auch einen Friedensführer? Und zwar nur einen. Es kann nur einen geben. Mich. Brauch beides. Oi und das ist ja schließlich auch das Abendland. Ja, nicht blind. Ja. Das heißt ja auch Pegida und ich Pegida. Wir sind das gute Abendland. Guten Abend, Land! Guten Abend, Land! Guten Abend, Land! Frieden! Frieden! Frieden! Frieden! Frieden! Frieden! Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Liebe Gemeinde, die Macht der Liebe ist, wie die Rakete, eine Kraft von oben. Besonders hier in Schland. Von allen Seiten mehrfach getroffen, würde Schland gleich mehrfach untergehen, als ob es seinen Untergang noch vor und nicht schon längst hinter sich hätte. Der wievielte Weltkrieg ist das denn jetzt? Der dritte oder der vierte? Wo sind wir denn jetzt? Ja, wo sind wir denn jetzt? In welches Jahr muss ich denn zurückreisen, um zu verhindern, dass die Nazis mir meine Friedenstaube klauen? Und was machen wir, wenn aus der Zukunft nicht nur Nazis zu uns kommen, sondern auch Flüchtende? Schicken wir die dann auch alle wieder zurück in die Zukunft? Wenn immer mehr Menschen aus der Zukunft hierher flüchten, ins Jetzt, müssen wir dann nicht anfangen, die Fluchtursachen zu bekämpfen? Uns? Ich dachte, ihr werdet immer größer, ihr werdet immer mehr, ihr Gripskinder. Gebt endlich auf. Es wird immer so weitergehen. Auch ohne Westbindung, NATO, Nivea-Creme, Onkel Otto, Capri-Sonne, Musikkassette, Doppeldeck, C30, 60, 90, go! Der Feind deines Feindes ist auch dein Feind, okay? Ich zum Beispiel, ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. Aber du hast immer nur Angst gehabt. Deine ganze Kindheit lang. Dass alles verglüht, der Wald stirbt und wir alle sterben an einer Epidemie. Und nichts ist passiert. Und dann? Dann haben alle so getan, als hätte nie irgendjemand irgendjemandem Angst gemacht. Und jetzt auf einmal sollen wieder alle Angst haben. Da mache ich nicht mit. Da hast du noch nie mitgemacht. So sieht's aus. Fürchtet euch oder fürchtet euch nicht. Die Zukunft steht nicht fest. Wollt ihr wirklich wissen, was Liebe ist? Den Zeiger auf 12 zu stellen und zu tanzen mit Tränen in den Augen. Tanz doch, aber du tanzt mit dir allein. Hallo? Sarah Connor, ein Sturm wird kommen und wird an deinem Wagen rütteln. Dann musst du dich entscheiden, auf welcher Seite du stehst. No faith, no future, no faith, no future, no faith, no future, no faith, no future, no faith. Wenn ich Sarah Connor wäre, würde ich spätestens jetzt aufbrechen. Wie sie am Ende vom ersten Film. Da ist sie in die Berge gegangen. Nach Mexiko. Ich würde auch in die Berge gehen. Nach Nordsyrien, in die Kurdengebiete, nach Rojava, zur Revolution, in die gefährlichste, unfriedlichste Gegend der Welt. Aber während die Welt untergeht, ist man dort wahrscheinlich am sichersten. Schließlich fliehen sämtliche Frauen aus der Region dorthin, um Polizistin zu werden. Wie alle. Denn wenn alle Polizistin werden, ist am Ende niemand mehr Polizist. So einfach ist das. Da kann man in 7 Monaten etwas fürs ganze Leben lernen. Den Umgang mit Handfeuerwaffen, Konflikttraining und so weiter. Das ist das Ende vom Staat. Und das passt ja dann wieder, denn da kommt er ja her. Der Urstaat, die Stadt Ur. Aus dem alten Mesopotamien. Das ist heute Syrien und Irak. Wir sollten uns also nicht wundern, wenn genau dort eine Terrormiliz einen Staat ausruft, Minderheiten ermordet, Frauen versklavt. Genau so hat es doch angefangen, als Komplizenschaft von Priestern und Kriegern gegen Frauen und Kinder. Das ist wie ein Déjà-vu. Dieser Krieg gegen Frauen, das ist keine Barbarei. Das ist der Ursprung der Zivilisation. Unserer Zivilisation. Wir brauchen eine neue Zivilisation, eine demokratische Zivilisation ohne Staat. Schluss mit der Priesterherrschaft, Schluss mit der Hierarchie. Wir brauchen keine Krieger, wir kämpfen selbst. Da könnt ihr ruhig dagegen sein. Dafür kämpfen wir auch, dass ihr gegen uns sein könnt. Und deswegen gehe ich jetzt dorthin, um etwas zu machen, was wirklich zählt. Krisenherde löscht man nicht durch Tee trinken. Wir kämpfen dafür, dass du gegen uns sein kannst. Da sind wir auch dafür, dafür sind wir da, genau dafür. Dass du gegen uns sein kannst, gegen uns sein kannst. Da haben wir nichts dagegen, dass du gegen uns bist. Du dagegen hast was dagegen, dass wir gegen dich sind, dass wir gegen dich sind, dass wir gegen dich sind. Du hast uns nicht gesagt, dass du dafür bist, dass wir gegen dich sind, dass wir gegen dich sind. Ja, dagegen sind, trotzdem für dich da. Ob du nun dafür bist oder dagegen da. Dafür bist oder dagegen da. Gegen da. Wir wollen in eine Welt hinein, die mehr Frieden und mehr Freiheit hat, die mehr miteinander und nicht mehr gegeneinander sieht. Nie wieder Krieg, nie wieder Gewalt. Von deutschen Boden muss in Zukunft immer Frieden ausgehen. Das ist das Ziel unserer Gemeinsamkeit. Song Du dagegen da. Ich muss ja schon sagen, da mache ich nicht mit. Ich war nämlich damals Zivi und ich habe nicht dafür verweigert, dass ihr jetzt dafür kämpft, dass ich gegen euch sein kann. Ein Zivi. So heißen heute ja nur noch Undercover Cops. Seitdem es uns nicht mehr gibt, seitdem gibt es auch keine Bürger in Uniformen mehr. Auf einmal tragen alle Tarnuniformen. Wo kann ich mich denn heute bitte noch verweigern, wenn du Deutschland dienst? Was machst du da am Boden? Ich möchte mich verweigern. Der Staat, der soll mir die Gelegenheit geben, Nein zu ihm zu sagen. Da mach ich nicht mit. Aber genau das wird mir heute vom Staat verweigert. Darum bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als das hier zu machen. Hier, live. Live on air. Und ich möchte, dass ihr euch jetzt mit mir verweigert. Nur für 5 Minuten. Wir, die letzten Kinder von Schevenborn. Wir waren doch auch die letzten Zivis. Die letzte zivilisierte Generation. Für die Terroristen gibt es keine unschuldigen Zivilisten. Und für den Staat gibt es nur unschuldige Zivilisten. Und Terroristen. Und diese Logik ist es, der wir uns verweigern. Da mache ich nicht mit. Wir sind viele da draußen, sehr viele. Und wir sind gut organisiert in Veteranenverbänden. Wir haben in allen Bereichen der Gesellschaft gearbeitet, in diesem Schland. Und wir wissen, dass es zu Ende geht. Die Party ist vorbei. Schön, dass ihr alle da wart. Das finde ich richtig gut, dass ihr alle da wart. Auch die, die nicht hier waren, die waren trotzdem mit dabei. Und es werden immer mehr, immer mehr. Wir bleiben hier. Wir brechen nicht in Panik auf. Und wir sagen, nein, danke, nein, danke. Right. Sie hörten Warpop, Mixtape, Fakebook, Volkspark, Peace of Land of Confusion. Ein konfuses Hörspiel von End Company & Co. Mit Claudia Splitt, Alexander Kaschner, Nicola Nord, Sascha Solimmer und Co. Ton Boris Wilsdorf. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2016. Dramaturgie Isabel Platthaus. Hören Sie nächste Woche mal wieder rein bei uns. Dann stellen wir den Zeiger auf 2:12.